dickes Fell. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Musik Otto Lechner. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Teil 3. Die gute Story. Kopenhagen. Gut möglich, dass ich den Mann, der bald meine Gedanken vollständig bestimmen sollte, schon früher wahrgenommen hatte. Mir fiel auf, dass er fast täglich in Sportkleidung das gegenüberliegende Gebäude unserer schönen Diplomatenwohnung in Kopenhagen verließ, die für mich uneinsichtige Rückseite aufsuchte, einige Sekunden dort verblieb und dann auf die Straße joggte. Ich kannte das Gesicht des Läufers. Der Mann war eine Berühmtheit. Ein junger, wilder Schriftsteller, der als ein Popstar galt. Sam Solushka. Ich war bald überzeugt, dass Sam seinen Schlüsselbund vor seinem Training im rückwärtigen Teil des Gebäudes deponierte, wohin er sich auch begab, wenn er nach 50 Minuten zurückkam. Mich packte ein seltsames Verlangen, mir Zutritt zu seiner Wohnung zu verschaffen. Tatsächlich fand ich die Schlüssel in der Nische eines Kellerfensters. Ich hatte eine 50 Minuten Sicherheit. Die Wohnung war in einem schön Leerstil gehalten. Nur eine Türe war mit einem Schloss versperrt, das speziell zu sein schien. Herr Dolgard! Ich brauche Sie. Ich arbeite nicht mehr als Leibwächter, Frau Botschafter. Ich brauche auch keinen Leibwächter, sondern einen Einbrecher. Ich rief also diesen Norweger in Oslo an, der mir von früher her bekannt war. Und er freute sich, von mir zu hören. Ich erzählte ihm die gewisse Unsinnigkeit der Angelegenheit. Sie sind in den Mann verknallt? Nein, mit Liebe hat das nichts zu tun. Ich muss in dieses Zimmer, um zu begreifen, worum es eigentlich geht. Meine Güte, Frau Gude, wahrscheinlich hat der Bursche dort drinnen irgendetwas. Naja, ich lasse auch nicht alles frei herumliegen. Ich kann Sie nur bitten, für einen Tag herüber nach Kopenhagen zu kommen und sich die Türe anzusehen. Sie sind eine schöne Frau. Was soll ich tun? Sie sind nun mal der Star in meinem Herzen. Ich hatte keine Ahnung, was für ein schräger Vogel dieser Dolgard war, der mir später gestand, einen Job bei einer Spezialeinheit der Norweger zu haben. Er war wohl Teil eines autonomen Sicherheitsprogramms, dessen Aufgabe darin bestand, die eigenen Leute in Schach zu halten, die eigene Polizei, den eigenen Geheimdienst, die eigene Regierung. Im Grunde eine gute Idee. Ein harter Brocken. Dolgard kam tatsächlich und werkelte eine Zeit lang an dem Schloss herum. Plötzlich sprang die Türe auf. Ich gehe vor. Was hatte ich erwartet? Eine Folterkammer? Aber Sam Solushka war kein Zuhälter. Erhöht auf einem Podest befand sich ein hell ausgeleuchteter Glassturz über einem kleinen Fläschchen 4711. Ein Altar. Das ist krank. Vorsicht! Behutsam hob ich den Glaskubus und nahm das Fläschchen an mich. Eigentlich eine x-beliebige Ware aus dem Drogeriemarkt. Aber ich spürte, dass da mehr war. Ich steckte den Flakon ein. Zum Einbruch der Diebstahl. Warum sind wir ja hier? Oha, gehen wir. Als ich Solushkas Wohnung versperrte, bemerkte ich die 4 Ziffern, die auf dem Türrahmen standen. Nein, nicht 4711, sondern 3902. Sehen Sie das? Die Türnummer? Ja, was soll 3902 für eine Türnummer sein? Hier in der 5. Etage. Was weiß ich? 14. Bitte? Die Summe der einzelnen Ziffern ergibt 14. Und das ist darum interessant, weil dasselbe auch für 4711 gilt. Zahlenmystik. Zahlenmystik gehört zu den Dingen, die dann helfen, wenn nichts mehr hilft. Bei der Verabschiedung küsste mir Dolgard die Hand. Als Gattin eines Botschafters war ich das gewohnt, aber hier war keine Botschaft. Es war also einigermaßen overstyled. Dolgard fuhr am selben Abend zurück nach Oslo. Ich beobachtete noch einige Zeit Soluschkas Haus, aber nichts geschah. Keine Polizei erschien. Als Leiterin der norwegischen Literaturgesellschaft war es für mich nicht schwierig, einen persönlichen Kontakt zu Sam Soluschka herzustellen. Ich wollte wissen, was es mit dem Fläschchen 4711 auf sich hatte. Durch einen befreundeten Journalisten ließ ich mich zu einer Party einladen, die Soluschka gab. Sag mal, was willst du eigentlich von mir? Dich einladen. Es wäre schön, wenn du einen Vortrag halten könntest. Vor deinen Norwegern. Wirklich nicht. Ich halte keine Vorträge. Das muss ich akzeptieren. Das musst du. Er besaß aber die Freundlichkeit, mich an die Bar einzuladen. Magda. Ich darf dich Magda nennen. Wenn du meinst, Sam. Keine Frage, er hatte beschlossen, mit mir zu schlafen. Besser gesagt, mich zu ficken. Leute wie er ficken immer nur. Daran würde ich nicht vorbeikommen. Noch am gleichen Abend landeten wir in einem Hotel. Weißt du eigentlich, dass wir praktisch Nachbarn sind? Wie Nachbarn? Ich wohne im Haus gegenüber. Das ist ja interessant. Nackt wie ich war, stieg ich aus dem Bett, zog aus meiner Handtasche ein Fläschchen 4711 und beträufelte Hals und Schulter. Was soll das? Augenblicklich stand Sam neben mir und packte mich am Handgelenk. Was ist denn? Willst du mir weismachen, dass 4711 dein Duft ist? Ich bin alt genug, um nicht alles schrecklich zu finden, was meine Mutter gut fand. Er nahm mir das Fläschchen aus der Hand, allerdings so behutsam wie möglich. Dann hielt er sich die Öffnung an die Nase und sog vorsichtig den Duft ein. Ich bemerkte seine Erleichterung bei gleichzeitiger Enttäuschung. 2 Tage später saß Soluschka neben meinem Mann auf unserem Wohnzimmersofa. Auf dem niedrigen Glastisch thronte ein Fläschchen 4711. Magda, da bist du ja. Du hast mir gar nicht erzählt, dass Herr Soluschka gleich uns gegenüber wohnt. Er ist hier, um dir dein Parfum wiederzubringen. Nett von ihm. Frau Botschafterin hat es auf meiner Party stehen lassen. Du kleiner Arsch. Das Fläschchen gehörte tatsächlich mir. Ich hatte es im Hotelzimmer auf den Tisch gestellt und vergessen. Schließlich war sein Zweck erfüllt, Soluschka in Verlegenheit zu bringen. Ich hatte einen langen Tag. Meine Frau wird Sie sicher gerne unterhalten. Natürlich witterte einer ein Verhältnis zwischen mir und Soluschka. Aber was sollte er machen? Ein freundlicher Mensch. Weil er deine Bücher lobt? Weil er uns alleine lässt. Er begreift offensichtlich, dass wir etwas zu besprechen haben. Soluschka hatte 1 und 1 zusammengezählt und schließlich kapiert. Er war gekommen, um mir zu signalisieren, dass er wusste, wer da bei ihm eingebrochen war. Ich will zurückhaben, was du mir genommen hast. 4711 kannst du an jeder Ecke kaufen. Oje. Ich dachte, du weißt, dass du einen schweren Fehler begangen hast. Und dass du froh bist, ihn wieder gut machen zu können. Was ist das für ein Teufelszeug in dem Fläschchen? Willst du das wirklich wissen? Ja. Warum nicht? Du sollst begreifen, dass das hier kein Witz ist. Das Fläschchen ist nichts Besonderes, aber die Flüssigkeit, die sich darin befindet. Es handelt sich um das erste je hergestellte 4711, lange bevor der eigentliche Markenname existierte. Und Soluschka erzählte von dem Haus in Köln, das im Zuge seiner Registrierung eine 4-stellige Zahl erhalten hatte, die dem dort hergestellten Duftwasser den Namen geben sollte. Aber die Bezeichnung 4711 hat es längst schon gegeben. Am Anfang steht der Name 4711 und erst danach entsteht dieses Elixier, das perfekt das darstellt, was 4711 bedeutet. Und zwar? Leben. Leben? Menschliches Leben. Zumindest wenn man einen Golem für einen Menschen hält. Du weißt doch, was ein Golem ist. Ja, ein Kerl aus Lehm. Aber du hältst mich zum Narren. Glaub mir oder glaub mir nicht. Auf jeden Fall möchte ich dir dringend raten, mir das Wässerchen auszuhändigen. Nicht irgendwann. Sofort. Willst du mir einreden, du arbeitest an einem Golem, den man mit einem Schluck 4711 zum Leben erweckt? Ich habe anderes im Sinn als einen gespenstischen Typen, der durch Prag wandert. Das klingt nach Allmachtsfantasien. Soll ich Bestseller schreiben, bis sie mir zum Hals raushängen? Man sollte im Leben mehr zustande bringen als ein paar Bücher. Was willst du überhaupt mit dem 4711? Es aufbewahren. es vielleicht vernichten. Vorher drehe ich dir den Hals um. Geh doch zur Polizei. Erzähl ihnen, ich hätte dir ein Fläschchen Parfum gestohlen, das ich partout nicht herausrücken will. Du nimmst mich nicht ernst. Sam erhob sich und schüttelte den Kopf. Ich geb's dir nicht zurück. Du findest alleine hinaus? Klar. Als ich 2 Tage später mit einem amerikanischen Verleger beim Mittagessen saß, spazierte Sam an unserem Tisch vorbei. Mein amerikanischer Freund war begeistert, als sich herausstellte, dass ich Sam Soluschka persönlich kannte. Und schon saß Sam bei uns am Tisch. Nach einigen gemeinsamen Drinks suchte der Verleger die Toilette auf. Ich habe dir Zeit gelassen, um zur Vernunft zu kommen. Spar dir die Zeit. Ich werde dir zeigen müssen, wie wichtig mir die Sache ist. Du würdest mich kaum ernst nehmen, wenn ich mit dem Wagen bloß deine Katze platt fahre. Ich habe keine Katze. Ich dachte an deinen Mann. Falls du nicht endlich das 4711 dorthin zurückstellst, wo du es genommen hast, darauf bestehe ich jetzt, dass du alles wieder so herrichtest, wie es war, picobello. Und wenn nicht? Dann wird dein Mann sterben. Wenn jemand so verrückt ist, an die Erschaffung eines Golem zu glauben, warum sollte ihn die Tötung eines im Grunde bedeutungslosen Botschafters schrecken? Ich dachte nach. Ich wollte Sam Soluschka in seine Grenzen weisen, ihm zuvorkommen, ganz nach dem Motto, dass ich mir von niemandem meinen Mann töten lasse, dass ich zu so einer Handlung durchaus selbst in der Lage war. Ich rief eine Freundin an. Ich brauche einen Killer, und zwar rasch. Die Freundin empfahl mir eine Frau in Wien, die ein behindertes Kind habe. Ich rief sie an. Merkwürdigerweise forderte sie, dass die $50,000, die sie verlangte, von einer stammen müssten. Darin bestehe ihr Prinzip. Bei näherem Hinsehen gefiel mir die Idee. Und ich versprach es ihr. Einer, du hast doch vor kurzem eine Einladung nach Wien zu der Dürer-Ausstellung bekommen. Ja, ich habe abgesagt. Ich habe aber zugesagt und die Flüge schon gebucht. Bist du verrückt? Ich liebe Dürer. Du kannst doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg. Bist du jetzt der Botschafter oder nicht? Sag die Termine ab. Niemand vermisst dich, wenn du 1-2 Tage nach Wien fährst. Wie ich einer dazu brachte, mir die 50.000 zu geben, braucht hier nicht gesagt zu werden. Wir flogen nach Wien. Wir flogen zu Dürer. Bei der Ausstellung war einer plötzlich in der Masse der Besucher verschwunden. Möglicherweise wollte er nur ins Restaurant auf einen Kaffee gehen. Da sah ich sie, die Frau mit dem behinderten Kind. Wäre vielleicht jemand so freundlich, kurz auf meinen Sohn aufzupassen? Ich müsste für einen Moment hinaus. Kann ich Ihnen helfen? Mein Sohn heißt Karl, er ist nicht gern allein. Aber ich kann unmöglich einen Jungen auf die Damentoilette mitnehmen. Ich war überzeugt, dass die Frau nicht wusste, wer ich war. Dass sie meine Stimme nicht erkannt hatte. So wie ich überzeugt war, dass der gute arme Einer nur noch wenige Momente zu leben hatte. Wenig mehr als 15 Minuten später kam Karls Mutter zurück, bedankte sich und dirigierte den Buben durch die Menge. Offensichtlich hatte sie vor, sich die Ausstellung zu Ende anzusehen. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie Frau Gude? Ja. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Der Polizist führte mich hinunter in die abgesperrte Brassai-Ausstellung zur Leiche meines Mannes. Ist das Ihr Mann? Ja. Ich behielt die Kontenance, schrie nicht, heulte nicht, machte niemandem Vorwürfe. Die Kriminalisten waren sogleich angetan von mir. Man brachte mich wieder hinauf. Auf dem Weg durch die Eingangshalle sah ich die Frau mit dem behinderten Buben zwischen den anderen Besuchern feststecken. Es hatte sich in der Zwischenzeit herumgesprochen, was geschehen war. Die Menschen wollten das Gebäude verlassen, wurden jedoch zuvor angewiesen, sich einer Visitation zu unterziehen. Ich hätte eine Bitte. Ich kenne die beiden. Der Junge ist behindert. Bitte ersparen Sie ihm die Warterei, bevor er wieder einen seiner Anfälle erleidet. Der Polizeimensch sah keine Schwierigkeit, meinem Wunsch zu entsprechen. Natürlich war es gut möglich, dass sich die Frau längst ihrer Waffe entledigt hatte. In jedem Fall war ich froh, als man sie und ihr Kind ohne irgendeine Kontrolle aus dem Hause brachte. Offiziell glaubte man an ein politisches Attentat. Immerhin war einer Botschafter gewesen. Aber alle, die sich auskannten, wussten, dass das ganz schön dämliche Terroristen hätten sein müssen, die einen Operettendiplomaten wie Einar Gude als Ziel auswählen. Auch über meine Rolle machte man sich Gedanken. Kein Verdacht hielt. Ich durfte bald wieder zurück nach Kopenhagen und ungestraft Witwe sein. Was soll das? Was soll was? Tu nicht so, Magda. Unter den Kondolierenden war auch Sam Soluschka. Einar ist tot. Es wird dir schwerfallen, mir damit zu drohen, ihn umzubringen. Soll ich wirklich glauben, er sei das Opfer einer politischen Intrige geworden? Gerade das sollst du nicht glauben, lieber Sam. Ist ja auch nicht der Fall. Vielmehr ging es darum, dir zu zeigen, wie wenig deine Mafia-Methoden mich beeindrucken. Das ist verrückt. Na, verrückt ist es, an einem Golem zu basteln. Ich sagte schon, um einen Golem geht es nicht. Sondern? Um den Traum vom ewigen Leben. Und du meinst, ein Fläschchen 4711 könnte dir diesen schwachsinnigen Traum erfüllen? So heißt es. Wo heißt es so? In einer alten Aufzeichnung der Kartäusermönche. Man muss nur im Moment des Todes einen Schluck nehmen. Und wenn man zu früh schluckt? Nur wenn man die Arznei richtig einnimmt, wirkt sie auch richtig. Richtig heißt, im Augenblick, da man stirbt. Nicht davor und nicht danach. Danach. Jetzt verstehst du vielleicht, warum es mich nervös macht, dass das 4711 bei dir ist statt bei mir. Außerdem gibt es ein Problem. Die Kartäuser warnen dringend davor, das Fläschchen allzu großen Erschütterungen auszusetzen. Und warum? Die Substanz ist explosiv. Ziemlich erdumspannend. Dann bist du der Letzte, der sich eignen würde, das Fläschchen aufzubewahren. Deine Meinung. Meine Meinung zählt. Ich habe das Fläschchen und habe es an einem sicheren Ort verwahrt. Deine Einschüchterungsversuche tangieren mich nicht. Sein Schlag mit der offenen, flachen Hand schleuderte mich nach hinten. Gib es her! Nein. So viel kriegte ich noch hin. Dann fiel ich in eine Nacht ohne Sterne. Unser Hausarzt meinte, dass eine solche Ohnmacht angesichts des Todes meines Mannes nur verständlich sei. Der coole Sam änderte nun seine Taktik. Er gab die Idee auf, mich mittels Drohung weich zu klopfen. Er ging dazu über, mich nicht mehr aus den Augen zu lassen. Ich befand mich unter der permanenten Beobachtung von Sam und seinen Leuten. Denkst du, das stört mich? Wenn es dich jetzt nicht stört, stört es dich später. Ich werde zur Stelle sein, wenn du das Zeug von wo auch immer abholst. Vielleicht hole ich es nie ab. Das wirst du mit Sicherheit. So ein Ding lässt dann keine Ruhe. Man kann es nicht einfach irgendwo einsperren und vergessen. Wir werden ja sehen. Sam hatte recht. Das 4711 ließ mir keine Ruhe. Man hatte mich nach Wien eingeladen, um einem Festakt beizuwohnen. Wien erschien mir geeignet, Sam und seine Leute abzuschütteln. Ich werde Soluschka töten. Jetzt wieder Wien. Ja, das gibt's ja nicht. Was tut's denn hier da mit Sorg? In Wien befragte indessen Oberstleutnant Stracker seinen alten Freund, Privatdetektiv Cheng, wie es zu dem Todesfall auf dem Dachboden des Hauses gekommen ist, in dem Cheng früher lebte. Ja, pass auf aufs Gerät. Da oben steht eine Alte, eine Frau Dussek, und regt sich auf. Eine Göre namens Lena hätte ihren Geliebten erschossen. Stimmt. Er heißt Gregor Pavor. Und er hat eine Schwäche für alte Frauen und Stricke. Cheng erzählte Stracker, was er wusste. Und jetzt halten Sie sich fest, Stracker. Er ist in den 4711-Fall verwickelt. Sie können es einfach nicht lassen, Cheng. Stolpern immer wieder in solche Geschichten hinein. Ich hatte den Strick um den Hals. Und in dem Moment, in dem Pavor den Schemel unter meinen Füßen wegstoßen wollte, erschien das Kind. Glücklicherweise sah Pavos Pistole und erschoss den Mann, der auf sie zustürzte. Meine Güte, die Kleine muss sofort psychologisch betreut werden. Ich denke, die Mutter hat das im Griff. Cheng klingelte bei Frau Rubinsteins Türe, die zu einer viel schlechteren Zeit Chengs Wohnungstür gewesen war. Versprechen Sie mir, Lena aus der Sache herauszuhalten. Ich habe Oberstleutnant Straker schon alles erklärt. Gut, kommen Sie rein. Cheng versicherte ihr, dass die Polizei die kleine Lena in Frieden lassen werde. Gregor Pavor sei ein Krimineller gewesen, ein Mann, der in widerlicher Weise Frau Kremser in den Tod getrieben habe. Kaum anzunehmen, dass irgendjemand ihm eine Träne nachweinen wird. Die Katzen. Ich dachte, sie könnten, also Lena könnte. Kathäuser sind schwierige Tiere. Ja, bin überzeugt, dass Lena das hinkriegt. Cheng dachte daran, dass er mit dieser Frau, deren Vornamen er nicht einmal kannte, möglicherweise demnächst zusammenleben würde. Nicht etwa, weil es ihn drängte, nochmals zu heiraten, aber ihm schwante, dass weder er selbst noch Frau Rubinstein das wirklich entscheiden würden, sondern eine vorlaute Elfjährige. Elfjährige bestimmen, wie ein Haushalt aussieht und was wäre der neue Mann der Mutter anderes als ein wesentlicher Teil des Haushalts. Ich kenne übrigens ihren Vornamen noch gar nicht. Jemanden zu verehren, den man nur mit seinem Nachnamen kennt, hat auch seinen Reiz. Ach, Sie verehren mich? Das klingt natürlich altmodisch. Finde ich nicht. Zuneigung. So, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo ein Mann mit dem Du-Wort anfangen sollte. Ja, den Punkt, den habe ich dann wohl verpasst. Ach, weißt du, Hauptsache, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie angelegt sind. Jeanette. Was? Na, ich heiße Jeanette. Rubinsteins Lippen setzten sich auf Chengs Mund. Nur in Pornos küssen sich die Leute, ohne den Namen des anderen zu kennen. Und was wir beide vorhaben, Markus, das wird kein Porno sein, oder? Deine Tochter will, dass ich dich heirate. Hat sie das gesagt? Ja. Wobei ich nicht glaube, dass sie mich mag. Müssen wir jetzt darüber sprechen? Cheng ließ sich von ihr an der Hand nehmen und ins Schlafzimmer führen. Gegen Morgen drängte sich ein kleiner, zarter Körper zwischen die Erwachsenen. Cheng meinte im Dämmerlicht den triumphierenden Blick des Kindes zu erkennen. Dieses »Ich bekomme alles, was ich möchte«. Gegen Mittag betrat Cheng Strakers Büro. Der verstorbene Archivar Smolek stand in einer seltsamen Beziehung zu Anna Gemini. Wir lassen das überprüfen. Ich halte die Frau für gemeingefährlich. Lassen Sie sie beschatten? Klar. Was weiß man über diesen Pavor? Ach, es bringt wenig, sich auf Pavors sexuelle Vorlieben für ältere Damen zu konzentrieren. Bleibt die Sache mit dem 4711. So vertrottelt es klingt, aber das scheint wirklich der Kern der Sache zu sein. In welchem Beruf war eigentlich die verstorbene Frau Kremser tätig? Sehr gut, Cheng. Nach dem Krieg hat Frau Kremser ein Labor gegründet, das der Entwicklung neuer Düfte diente. Wozu wohl auch gehörte, den alten Düften auf die Schliche zu kommen. Sie denken also, Frau Kremser habe das innerste Wesen von 4711 durchschaut? Und das würde einiges erklären. Kurt Smolek starb an einer Überdosis 4711. Sollen wir den Erzeuger dafür verantwortlich machen, dass man 4711 nicht literweise schlucken kann, ohne sich ein bisschen zu vergiften? Etwas anderes. Mich hat Ihr Hinweis auf diese Frau Mascharetti im Pflegeheim nicht losgelassen. Und siehe da, es gab eine Beziehung zwischen Power und ihr. Keine erotische, wie es scheint, sondern eine geschäftliche. Pavor war mehrmals im Pflegeheim, um Frau Reti finanziell zu beraten. Der Punkt ist, herauszubekommen, ob Mascha Reti es war, die Pavor beauftragt hat, sich um Frau Kremser zu kümmern. Ja, das ist der Punkt. Cheng hatte Frau Reti bisher nur aus der Schilderung Anna Geminis gekannt und dabei die Vorstellung einer kräftigen, aristokratischen, herrischen Dame entwickelt. Das ist Frau Reti. Doch diese Frau, die hier im Bett lag und mit leerem Blick zum Fenster sah, war ohne Zweifel längst entrückt. Cheng suchte den Pfleger auf. Ich möchte Sie sprechen, Herr Tannhauser. Wer sind Sie? Ein Freund von Frau Reti. Frau Reti liegt in ihrem Bett. Ich meine die Frau Reti, die nicht in ihrem Bett liegt. Gehen Sie. Entweder Sie reden mit mir, Herr Tannhauser, oder in ein paar Stunden mit der Polizei. Man hat mich bezahlt, damit ich nicht rede. Es ist der Moment erreicht, wo Ihnen Ihre Loyalität nur schaden wird. Reden oder Polizei. Nun, das ist jetzt einige Zeit her. Da stand diese alte Dame vor dem Bett Marsha Retis. Sie hat gesagt, sie sei die Schwester. Sie sei nach Wien gekommen, um ein paar Sachen zu erledigen, zu denen ihre Schwester offensichtlich nicht mehr in der Lage sei. Und was wollte sie von Ihnen? Sie hat sich in den Rollstuhl ihrer Schwester gesetzt und Leute empfangen. Was für Leute? Ganz unterschiedlich. Können Sie sich an einen Gregor Pavor erinnern? Über den hat sich meine Auftraggeberin einmal fürchterlich geärgert. Er sei wohl verrückt geworden, die alte Kremserin aufzuknüpfen. Ich nehme an, das war bildlich gemeint. Sie wissen nicht, wie man Frau Reti finden kann? Wäre schön blöd, mir das zu sagen. Sie ruft an. Wenn sie sich wieder meldet, benachrichtigen Sie mich sofort. Cheng telefonierte mit Stracker und erklärte, dass man nun die Schwester Anna Retis ausfindig machen müsse. Eine ganze Menge Leute arbeiten für diese Dame oder haben bis vor kurzem für sie gearbeitet. Gregor Pavo auf alle Fälle. Vielleicht auch Smolek und Anna Jiminy. Cheng, ist Ihnen schon aufgefallen, dass Ihre Fälle immer ziemlich verworren sind? Ich mag das nicht, wie sich die Fäden verwickeln. Ich denke, dass heute Abend alles ein Ende haben wird. Ich bin mit Anna Jiminy zu einem Festakt geladen. Die Präsidentin der norwegischen Literaturgesellschaft, eine Frau Gude, übergibt in der neuen Hauptbücherei feierlich einige Wittgenstein-Briefe. Ach, wie? Dieselbe Frau Gude? Ja, genau die. Magda Gude wird also dort sein, sowie Anna Jiminy. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird auch die Schwester Marsha Retis auftauchen. Cheng wusste, dass ihm ein harter Abend bevorstand. Anna Jiminy wartete. Und doch ging er noch auf einen Sprung bei Jeanette Rubinstein vorbei. Im Treppenhaus fielen ihm die Katzen ein. In den leergeleckten Futternäpfen saßen Fliegen. Fliegen im Winter? Ihm kam ein unangenehmer Gedanke. Tote Katzen. Es widerstrebte ihm, hinunter in den Keller zu steigen, um möglicherweise etwas zu sehen, was er nicht sehen wollte. Andererseits war er nun mal als Detektiv hier. Es gehörte zu seinen Aufgaben, nach dem Rechten zu sehen, den Keller aufzusuchen, weil dies der logische Ort war in Bezug auf einen möglichen Kadaver. Cheng war ziemlich überrascht, im Kellerabteil der verstorbenen Frau Kremser einen Mann sitzen zu sehen, der einer Katze den Kopf kraulte, während die anderen beiden Kartäuser ihre Gesichter in den Unterarm des Mannes hielten. Das ist es, du. Der Mann war Kurt Smolek, der Archivar. Ja, du auch. Ganz sicher konnte Cheng aber nicht sein. Immerhin war jener Smolek, den er zuletzt gesehen hatte, tot. Verunstaltet von einer tödlichen Dosis 4711. Dieser Mensch hier aber war am Leben. Sind Sie es oder sind Sie es nicht? Glauben Sie an Wunder? Der Smolek, den Sie tot sahen, muss wohl ein anderer gewesen sein. Wovon sprechen wir? Von einem toten Ebenbild? Einem misslungenen Golem? Wären wir bloß schon so weit. Nein, davon kann leider keine Rede sein, aber das kriegen wir schon noch hin. Es wir. Das wissen Sie doch. Lilith und ich. Lilith? Heißt so die Schwester Marsha Retis? Wir sind alle Geschwister. Ich bin für den Golem, Lilith dagegen. Ich experimentiere, sie verhindert. Und Marsha? Das ist die Zweitgeborene. Zwischenkinder haben selten eigene Wünsche, sondern wünschen sich immer nur das Beste für andere. Marsha hat sich für mich den Golem gewünscht und für Lilith, dass es ihr gelingen möge, den Golem zu verhindern. Darin bestand ihre Seligkeit. Marsha war also glücklich? Sie war es, bis dieser Janata in das Leben ihrer Enkelin getreten ist. Dass Nora verrückt wurde, hat auch der guten Marsha den Verstand geraubt. Hätten Lilith und ich uns früher um die Sache gekümmert, wäre dieser Scheiß Janata längst tot. Leider hat Anna Gemini in dieser Angelegenheit versagt. Gemini hat nur versagt, weil sie mich zu ihr geschickt haben. Mein Fehler. Ich war überzeugt, dass eine Profikillerin spielend mit ihnen fertig wird. Wie auch mit Janata. War nicht sie es, der Janata sogar selbst gewarnt hat? Das ist eine alte Taktik. Die Opfer zu warnen. Das ist wie mit dem Hundekot, auf den sie den Passanten hinweisen. Umso sicherer steigt er hinein. Hat aber diesmal nicht geklappt. Ich musste etwas tun. Immerhin bestand die Anweisung der Norweger, ihnen unter die Arme zu greifen. Smolek erzählte, dass Lilith hinter dem Geheimnis der Kremser her gewesen war und Gregor Pavor auf sie angesetzt hatte. Es ging um die ursprüngliche und einzigartige Rezeptur von 4711, die aus einem Klumpen Erde einen Golem schafft. An so einen Schwachsinn glauben Sie? Cheng war nun überzeugt, mit einem Wahnsinnigen zu sprechen. Freilich war ihm dieser Wahnsinnige noch eine Menge Antworten schuldig. Wer war der Mann, den man tot in ihrer Wohnung gefunden hatte? Ein Angestellter? Würde die Polizei ordentlich arbeiten, hätten sie zumindest feststellen müssen, dass der Tote nicht dieselbe Blutgruppe aufweist wie ich. Aber zumindest meine Frau hätte erkennen müssen, dass ich das nicht bin. Sein Gesicht war entstellt. Er war mein bezahlter Stellvertreter. Ich habe diesen Mann an meiner Stelle dorthin geschickt, wo ich selbst nicht erscheinen wollte. Und da musste er auch an ihrer Stelle sterben. Er hat sich eingebildet, er könnte meine Position vollständig einnehmen. Ich musste tun, was ich tat. Wieso 4711? Ich wollte schon immer sehen, was eine Überdosis auslöst. Ein Wunder geschah nicht. Der Mann war danach tot. Er hatte vor, die Leiche verschwinden zu lassen. Wie konnte ich ahnen, dass Sie und Ihre Polizeifreunde in der gleichen Nacht in mein Arbeitszimmer dringen würden? Wegen Karl. Anna Gemini dachte, Sie hätten ihn entführt. Die dumme Nuss. Ich bin zum Gartenbaukino gefahren, um dort meine Schwester zu treffen. Lilith war dort. Sie saß im Wagen vor dem Kino. Sie wollte in der Nähe sein, wenn Janata stirbt. Und da sehe ich Karl mit seinem riesigen Weib. Frau Dr. Sternberg. Das hat mich irritiert. Dieses Fellini-Weib war ganz und gar nicht der Typ, den Anna zur Beaufsichtigung ihres Jungen ausgewählt hätte. Ich wollte den Jungen in Sicherheit bringen. Und brachte ihn zu seiner Freundin, dieser klingonischen Amseldomtes. Genau die richtige für Karl. Eine Freundin statt der Mutter. Anna Gemini war überzeugt, Sie hätten Karl entführt. Die Gemini war mal eine gute Killerin. Aber bezüglich ihres Kindes ist sie eine Psychopathin. Und jetzt ist sie nicht einmal mehr eine gute Killerin. Rennt mit diesem Janota durch die Gegend wie mit einem Spielzeug. Ist das noch normal? Als Sie mit Karl vom Kino wegfuhren, haben Sie etwas aus dem Fenster gerufen, 4711. Darum glaubte Anna Gemini an eine Entführung. Wegen der geheimen Rezeptur. Und weil Karl so eine Art Kartäuser ist. Aber Blödsinn. Ich habe das nur gesagt, damit Anna Gemini weiß, dass alles seine Ordnung hat. Und bei wem sich Karl befindet. Weshalb sind Sie eigentlich hier unten? Ein guter Ort, um nachzudenken, welche Bedeutung die drei Katzen haben könnten. Außerdem kann ich schwerlich in meinem Stammcafé sitzen, nicht wahr? Natürlich nicht. Welche Rolle spielt eigentlich Magda Gude? Frau Gude ist eine brave Frau, die Völker zusammenbringt. Für meine Wienreise bestand ich auf 5 Begleiter. Natürlich musste Sam klar sein, dass wenn ich mich in solch massiver Herrenbegleitung in eine Bank begab, ich beim Herauskommen mit großer Wahrscheinlichkeit das Fläschchen 4711 bei mir haben würde, was ja auch der Fall war. Ich verstaute den Flakon in meiner Handtasche und fuhr mit meinen Begleitern zum Flughafen. Im Flieger lächelte mir Sam Soluschka zu, als wollte er sagen, wie gut es war, dass ich endlich das 4711 aus seinem Versteck geholt habe. Magda, Liebste, so schön, dass du da bist. Am Wiener Flughafen wurden wir vom norwegischen Botschafter empfangen und zum Ort des Festaktes begleitet, der neuen Wiener Hauptbibliothek. Ich finde es wunderbar, dass du ihn mitgebracht hast. Wen? Soluschka natürlich. Wir sind schrecklich stolz auf ihn. Den Schweden wird gar nichts anderes übrig bleiben, als ihn auszuwählen, so jung er sein mag. Du sprichst vom Nobelpreis. Das tue ich. Wäre das nicht übertrieben? Als ich in den Raum blickte, sah ich nicht nur die farbige, geradezu giftige Gegenwart Sam Soluschkas, sondern eine weitere Person, die ich kannte, Dolgard. Und schließlich jene Frau, die ich beauftragt hatte, meinen Mann zu töten. Überraschenderweise war sie ohne ihren Sohn. Stattdessen befand sie sich in Begleitung eines Asiaten, eines Chinesen wohl. Der Chinese schien verwirrt und aufgeregt, drehte den Kopf hin und her, als suche er etwas. Ich konnte seine Nervosität gut verstehen. Denn es war wohl soweit. Etwas würde geschehen. Und danach würde Ruhe sein. In welcher Form auch immer. Ist ein Schatz. Cheng fluchte leise und versuchte sich recht ziellos einen Weg durch die häppchenessende Menge zu verschaffen. Jemin ist weg. Na wunderbar. Smolik auch. Sie hätten unbedingt bei Smolik im Keller bleiben müssen. Und jetzt verlieren sie auch die Jemini. Sie stand gerade noch da hinten. Was heißt gerade noch? Dass sie jetzt weg ist. Ich dachte, ihre Leute hätten das im Griff. Oberstleutnant Straker fühlte sich höchst unwohl. Die Dinge liefen aus dem Ruder. Mein Gott, wie gerne hätte Straker endlich einen polizeilichen Strich gezogen, sprich Verhaftungen vorgenommen. Smolik verhaftet und Smoliks Schwester, dazu Anna Gemini, vielleicht auch diesen Komponisten. Verhaften ist immer noch das Beste. Und die Katzen? Was für? Ach so, jemand im Haus sagte, die Rubinstein hätte die Viecher zu sich genommen. Jeanette. Wie bitte? Ja, Jeanette Rubinstein. Haben Sie was mit der Frau? Ach, sie lebt in der Wohnung, in der ich mein Büro hatte. Das beantwortet meine Frage nicht. Cheng schwieg. Ein Rest von Verlegenheit köchelte. Bei allem Respekt, Cheng. Mir wäre schon recht, wenn Sie jetzt mal etwas Konstruktives tun könnten. Oder besser, gar nichts. Straka ging. Cheng schaute ihm traurig hinterher. Straka war sein Lieblingspolizist. Niemand, den er gern enttäuschte. Und da erblickte er sie oder meinte, die Frau zu erkennen, die er zwar noch nie gesehen hatte, von der er aber ein festes Bild besaß. Lilith, die Schwester Smoliks, die Frau, die sich als Mascharete ausgegeben hatte. Eine elegante Greisin im grauen, nadelgestreiften Hosenanzug. Na gut, Cheng hatte ja erwartet, dass diese Frau an diesem Abend auftauchen würde. Hey, Oberstleutnant! Aber Straka hörte nicht, war zu sehr damit beschäftigt, per Funk Anweisungen zu geben. Cheng sah wieder hinüber zu der Frau, die Lilith war. Ihre Blicke trafen sich. Die alte Dame nickte freundlich. Sie wusste wohl, wer Cheng war und welche Rolle er spielte. Sie drückte einem der Umstehenden ihr Sektglas in die Hand und entfernte sich. Cheng musste sich beeilen, hinter ihr herzukommen. Sie stieg ins zweite Stockwerk und trat hinaus auf die schneeverwehte Fläche, das begehbare Dach der Bibliothek. Cheng folgte ihr. Ich bin Cheng. Ich weiß, wer Sie sind. Ich kann Sie mir gar nicht im Rollstuhl vorstellen. So manches lässt sich von einem Rollstuhl aus sehr viel besser erledigen. Ein paar Dinge freilich muss man im Stehen tun. Lilith schenkte ihrem Bruder, der mittels Handschellen am Geländer fixiert war, einen mitleidlosen Blick. Du beudekranke Sau. Smolik, der einst ein kleiner Gott gewesen war und der noch Stunden zuvor recht selbstherrlich in einem Keller in der Lerchenfelder Straße logiert hatte, machte jetzt einen verzweifelten Eindruck. Es hatte sich, könnte man sagen, ausgegottet. Sie müssen wissen, dass mein Bruder jetzt sterben wird. Sterben muss. Das macht ihn ungnädig. Wieso sollte er sterben müssen? Hat er Ihnen das nicht gesagt? Er will einen Golem schaffen und Sie wollen ihn verhindern. Genau. Und weil nun heraus ist, wie es funktioniert, muss ich die Sache zu einem Ende bringen. Was wäre so schrecklich an einem Golem? Jeder kleine Möchtegern-Künstler könnte sich in der nächsten Parfümerie ein Fläschchen 4711 besorgen und seine läppischen Tonfiguren zum Leben erwecken. Halten Sie das für eine nette Vorstellung? So einfach geht es ja wohl nicht. Oh doch. Vorausgesetzt, der Name Gottes wird bekannt. Der richtige Name, der sich aus 4 geheimen Buchstaben zusammensetzt. Nur, dass es sich nicht wirklich um Buchstaben handelt. Sondern um Ziffern. 4711. Ja, statt der Buchstaben Ziffern. Aber nicht 4711. Das war der Irrtum. Ohne den Namen Gottes können Sie 4711 verschütten, bis Sie blöde werden. Das Geheimnis liegt bei den Katzen, habe ich recht. Die 3 Kartäuser der verstorbenen Frau Kremser. So ist es. Die alte Kremser kannte die Formel. 4 Ziffern, aber nur 3 Katzen. Nur eine davon spielt eine Rolle. Der gute Helios. Helios? Der Kater heißt so. Frau Kremser erfuhr den wirklichen Namen Gottes durch eine alte Mönchsschrift. 4 Ziffern. Und die wären? Lilith schüttelte verwundert den Kopf. Was denken Sie sich eigentlich? Es mussten viele Leute sterben. Ist das ein Grund, Ihnen die Zahl zu nennen? Es müssen ständig viele Leute sterben. Die Zähne, Jane. Helios Zähne. Das war Smoleks Vermächtnis. So schnell konnte Jane gar nicht schauen. Da hatte Lilith eine Pistole in der Hand, die sie augenblicklich abdrückte. Smolek schrie nicht, er stöhnte nicht. Er blies bloß ein wenig Luft aus, wie ein Ballon. Hände hoch! In Ermangelung von etwas Passenderem sprach Oberstleutnant Stracker: Hände hoch! Hände hoch. Worauf er jedoch verzichtete, war die Anweisung, die Waffe fallen zu lassen. Dies tat Lilith von sich aus. So rasch, wie sie vorhin die Waffe gezogen hatte, stemmte sie sich hinauf auf die Brüstung. Eine Sekunde nur, in der sie wohl über die Stadt sah, dann ließ sie sich in die Tiefe fallen. Gemeinsam traten Cheng und Stracker nun zum Geländer und sahen hinunter zu den Gleisen der U-Bahn. In der Tiefe war nichts zu sehen. Kein lebloser Körper, keine zerschmettert auf den Schienen liegende alte Frau. Es war wie in einem Traum. Ein Schrecken ereilte die beiden Männer. Dann aber registrierten sie die Rufe mehrerer Menschen, die offensichtlich dort unten, von oben aber nicht zu erkennen, zusammenliefen und nach Rettung und Polizei riefen. Der Wind. Stracker nickte. Der Tod von Kurt Smolek und seiner Schwester Lilith stand im Einklang mit den gewohnten Naturgesetzen. Jane, was hat das alles hier zu bedeuten? Ich habe versucht, sie zu rufen. Jane berichtete, wie er Lilith gefolgt war und weshalb diese Frau, die jetzt auf den Gleisen der Wiener U-Bahn lag, gemeint hatte, ihren Bruder ins Jenseits befördern zu müssen. Sind die Leute denn noch normal? Das ist kaum die richtige Frage. Von einem Kater Helios zu sprechen, unterließ Cheng. Es war ja auch völlig unklar, was Moleks letzter Ausruf bedeutete. Helios Zähne. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass immer, wenn Sie ermitteln, eine Menge ziemlich verrückter Menschen sterben? Ich kann mir das nicht aussuchen. Vielleicht sollten Sie sich ins Privatleben zurückziehen. Ich spreche als Freund. Bin ich denn reich? Lassen Sie eine Frau für sich arbeiten. Cheng wusste, Stracker hatte recht. Er würde aufhören müssen. Nicht sofort, aber bald. Demnächst. Stracker ging zu einigen seiner Mitarbeiter. Dann kehrte er zu Cheng zurück. Viel schlimmer kann es nicht mehr kommen. Wieso? Wir haben noch eine Leiche. Der Mann heißt Soloschka. Sam Soloschka. Ist das nicht der norwegische Schriftsteller, von dem neuerdings alle sprechen? Der Mann liegt mit einer Kugel im Kopf neben einem Getränkeautomaten. Was ist mit Anna Gemini? Tja, Das ist ein bisschen dumm. Ich fürchte, wir werden der Dame nichts anhängen können. Sagen Sie jetzt nicht, dass sie auch tot ist. Keineswegs, sie steht mitten unter den Gästen. Bei einem Mann, der schwört, sich die ganze Zeit mit ihr unterhalten zu haben. Und das ist das Blöde, es ist kein Typ, dem wir verdächtigen können, eine Killerin zu decken. Es ist ein norwegischer Geheimpolizist. Schwer an seiner Aussage zu zweifeln. Wie heißt er? Ich denke nicht, dass Sie ihn kennen. Ich denke schon. Ludwig Dolgard. Er ist offiziell hier zum Schutz von Frau Gude. Sie hält gerade ihre Rede. Wie? Man zieht die Veranstaltung durch? Ja. Wir tun so, als hätten wir Soloschka noch gar nicht gefunden. Ja, damit hätten Sie den Täter kaum verwirren? Nein, wahrscheinlich nicht. Wieso verschafft Dolgard Anna Gemini ein Alibi? Nicht, dass ich der Gemini traue, aber weshalb sollte ich Herrn Dolgard misstrauen? Mit ein bisschen Glück finden wir die Tatwaffe bei der Gemini. Die Tatwaffe hat Dolgard. Sie verlangen jetzt hoffentlich nicht, dass ich ihn festnehme und seine Waffe konfisziere. Seine Waffe? Hey, was denken Sie, Jeng? Der Mann ist von seiner Regierung hierher geschickt worden, um Frau Gude zu beschützen. Und seine Schutzbefohlene lebt ja noch. Nein, das ist vollkommen korrekt, wenn Dolgard eine Waffe trägt. Gehen Sie schlafen, Jeng. Am unteren Ende der großen Freitreppe traf Jeng auf Anna Gemini. Hey, wohin rennen Sie? Ich renne nicht. Ich gehe nach Hause. Sie können mich doch nicht so einfach stehen lassen. Sie haben doch Ihren Dolgard. Er ist nicht mein Dolgard. Wir haben uns unterhalten, aber deshalb ist er doch noch lange nicht mein Begleiter. Nur Ihr Auftraggeber. Reden Sie keinen Stuss. Wenig später saßen sie im Auto. Wieso Sam Soloschka? Was hat der Mann verbrochen? Wieso soll der Mann etwas verbrochen haben? Ich finde seine Bücher gar nicht so schlecht. Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Nehmen Sie sich nicht so ernst. Anna setzte Cheng vor dem Wirtshaus Adlerhof ab. Dann fuhr sie weiter, hinaus nach Mauer, unbewacht. Die Polizei hatte aufgehört, sie zu beschatten. Als Cheng in seiner alten Wohnung seinen Mantel aufgehängt hatte und das Wohnzimmer betrat, blickte Jeanette vom Sofa auf und lächelte ihren Geliebten an. Ich habe was für dich. Ein Mann war hier. Aber okay. Ja, ich soll dir diesen Zettel geben, wenn du nach Hause kommst. Nach Hause? Ja, er schien bestens informiert. Das muss Smolik gewesen sein. Sag jetzt nicht, dass auf dem Zettel eine vierstellige Zahl steht. Keine Zahl, Schatz. Aber mit vierstellig liegst du schon richtig. Gratuliere. Jeanette reichte Cheng ein leicht vergilbtes Papier. Untereinander waren vier Begriffe notiert. Eckzähne, Schneidezähne, Vorbackenzähne, Backenzähne. Oh, mit sowas habe ich eigentlich nicht gerechnet. Sondern? Ja, mit einer Zahl, einer Formel, einem Gedicht, mit was Endgültigem. Man kann nicht wissen, was in einem Zahn alles steckt. Während Cheng den Zettel studierte, vernahm er einen disharmonischen Dreiklang, der sich aus dem Geschnurre der kartäusischen Geschwistergruppe zusammensetzte. Frau Kremsers Katzen. Smolek hatte nicht nur den Zettel, sondern auch die Katzen vorbeigebracht. Sein letzter Ausruf war Helios Zähne. Cheng griff nach dem Kater, fixierte ihn zwischen den Schenkeln und öffnete mit seiner nun frei gewordenen Hand das Katzenmaul, das ein trauriges Gebiss offenbarte. Von den vier möglichen Eckzähnen hatte Helios einen verloren. Drei Eckzähne also. Dazu 9 Schneidezähne, keinen einzigen Vorbackenzahn und nur noch 2 Backenzähne. Woraus sich ergab 3 und 9 und 0 und 2. Also 3902. 3902. Also? Richtigerweise sprach Cheng den möglichen Namen Gottes in der geteilten Form wie 4711 aus. Cheng faltete das kleine Papier und schob es in die Innentasche seines Jacketts. Dann wechselte er hinüber ins Schlafzimmer, wo Jeanette ihn mit einem Körper empfing, den man nicht erst zum Leben erwecken musste. Was für ein Glück! Dickes Fell. Hörspiel in 3 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Steinfest. Teil 3. Epilog. Für alle, die immer alles genau wissen müssen. Zeitlöcher mögen existieren oder nicht. Apostolo Janota, ein Spinner sein oder tatsächlich aus einer sehr fernen Zukunft stammen, wer will das bestimmen? Tatsache war, dass er sich scheiden ließ und Anna Gemini um den Finger wickelte und heiratete. Und solcher Art problemlos Haus und Grundstück in aller Ruhe nach zwischenweltlichen Transportröhren durchforsten konnte. Er kümmerte sich rührend um Karl und Guam und finanzierte Geminis Ausstieg aus dem alten Beruf. Anna Gemini war aus dem Schneider. Und erst recht mag der Gude, der nach Soluschkas Tod sehr viel wohler war. Sie war überzeugt, richtig gehandelt zu haben, indem sie Ludwig Dolgard gebeten hatte, sich um das Ekelpaket Soluschka zu kümmern. Das Fläschchen 4711 ließ Magda Gude der Einfachheit halber in ihrem Schrank und nahm es nie wieder heraus. Wie erwartet entsprach Cheng den Ansprüchen seiner 11-jährigen Lebensreiterin und heiratete Jeanette Rubinstein, woraus eine ziemlich gute Ehe hervorgehen sollte, die zweite gute Ehe, also die dieser Geschichte zu verdanken war. Der Zettel in Chengs Jackett tauchte nicht mehr auf. Cheng vergaß ihn schlichtweg herauszunehmen. Übrigens beruht die zahlenmystische Übereinstimmung von 4711 mit 3902 auf einem Rechenfehler Dolgards, der behauptete, die Quersumme von 4711 ergebe die Zahl 14, wie auch im Falle von 3902. Wie jedes Kind leicht nachrechnen kann, führt die Addition von 4 und 7 und den beiden Einsen zur Zahl 13. Erzähler Wolfram Berger, Markus Cheng, Ulrich Reintaler, Anna Gemini, Anne Bennent, Karl, Gerti Drassel, Kurt Smolik, Erwin Steinhauer, Magda Gude, Dörte Lisewski, Sam Soluschka, Michael Dangl, Dolgard, Thilo Nest, Lilith, Elfriede Irral, Jeanette, Dorothee Hartinger, Oberstleutnant Stracker, Michael König. In weiteren Rollen Lubischer Lupo Grujicic, Paul Matic, Reinhold Moritz, Linde Prelog, Horst Eder und Ronald Kuste. Tongestaltung Martin Leitner, Manuel Radinger und Stefan Wirtic. Hospitanz Miriam Mohne, Regieassistenz Ingrid Grabenwarter, Musik Otto Lechner, Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Es muss leider noch gesagt werden, dass Lauscher in derselben Nacht starb, in der sein Herrchen den geheimen Namen Gottes erfuhr. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2015.